Mädeler, ruck, ruck an meine grüne Seite. Ich hab die gar so gern, ich kann die leide. Mädeler, ruck, ruck an meine grüne Seite. Ich hab die gar so gern, ich kann die leide. Bist so lieb und gut, schön wie Milch und Blut. Du musst bei mir bleiben, musst mir Zeit vertreiben. Mädele, ruck, ruck, ruck an meine grüne Seite. Ich hab die gar so gern, ich kann die leide. Mädele, guck, guck, guck in meine schwarzen Augen. Du kannst dein Lieblingsbild drinne schauen. Mädele, guck, guck, guck in meine schwarzen Augen. Du kannst dein Lieblingsbild drinne schauen. Guck nur recht rein, du musst drinne sein. Bist du drinne zaus, kommst auf nimmer raus. Mädele, guck, guck, guck in meine schwarzen Augen. Du kannst dein Lieblingsbild drinne schauen. Mädele, du musst mir den Trauring geben. Denn sonst liegt mir ja nichts mehr an mein Leben. Mädele, du musst mir den Trauring geben, denn sonst liegt mir ja nichts mehr an mein Leben. Wenn ich die nicht krieg, gang ich fort in Krieg. Wenn ich die nicht hab, ist mir die Welt ein Grab. Mädele, du musst mir den Trauring geben, denn sonst liegt mir ja nichts mehr an mein Leben.